Ja, einen wunderschönen guten Abend kann man ja schon mal sagen. Die Reihen lichten sich ein bisschen am späten Nachmittag. Zu Unrecht, weil ich glaube, wir haben eins der spannenden Themen auch ausgeschrieben. Ich glaube, stand ja im Programm, so schön kann Wirtschaft sein. Warum kann das so sein? Also der zu meiner Rechten, der Karl Gamper könnte was dazu sagen, darf aber heute nicht. Hat nämlich dieses Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel, So schön kann Wirtschaft sein. Aber wir wollen eigentlich über ein bisschen mehr reden. Wir haben das Thema Entrepreneurship. Und es ist natürlich eine interessante Frage, wenn Sie dann zum Entrepreneur, zur Entrepreneurin werden, warum tun Sie das eigentlich? Also Sie finden jetzt tatsächlich eine super gute Idee und zu welchem Zweck setzen Sie die Idee um? Also Sie können sich eine Existenz damit natürlich schaffen, Sie können damit Geld verdienen, aber vielleicht können Sie auch noch mehr damit machen. Und die Frage ist, die wir uns hier gestellt haben, es gibt ja einen allgemeinen Entwicklungsimpuls, der uns Menschen eigen ist. Also es entwickelt sich ja alles, das Universum entwickelt sich, es entwickelt sich auseinander. Und wir haben eigentlich diesen Impuls in uns und wir haben vielleicht die Möglichkeit, an der Entwicklung der Menschen, der Gesellschaft, ja vielleicht sogar des Universums teilzuhaben und das vielleicht als Entrepreneur mit ökonomischen oder kulturellen oder sonstigen Sachen. Wir hatten hier auch im Programm die Unterscheidung vielleicht Political Entrepreneur oder ein anderer Entrepreneur. Ich denke, die Grenzen sind da oft auch fließend. Und ich habe noch zwei Stichworte mir aufgeschrieben. Es gibt den alten englischen Sozialreformer John Ruskin, haben Sie vielleicht schon gehört, am Ende des 19. Jahrhunderts, und er hat einmal gesagt, es ist ein großer Irrtum der Ökonomen, wenn sie glauben, dass ein Produkt, das sich gut verkaufen lässt, bereits ein gutes Produkt ist. Nur ein Produkt, das die Welt erhält, erweitert und schöner macht, ist letztendlich ein gutes Produkt. Und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, schon vor vielen Jahren gedacht. Und ein anderer interessanter Gedanke war die Bodyshop-Gründerin Anita Roddick, hat in ihrem Buch, die ja leider schon verstorben ist, hat in ihrem Buch Body and Soul einmal geschrieben, das Wort Liebe klingt in unserer heutigen Geschäftswelt schlimmer als das Wort Bilanzverlust. Und wir haben uns hier im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten und uns natürlich die Frage gestellt, warum ist das so? Oder ist es anders nicht besser, wenn Sie auch mit Liebe Ihre Idee entwickeln und diese Kraft da einbinden? Können Sie nicht vielleicht erfolgreicher sein und auch erfolgreich an diesem Entwicklungsimpuls mitwirken? Und darüber möchten wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, zu meiner Rechten Karl Gamper, zu meiner Linken Franz Dullinger. Und meine erste Frage an dich, Karl, ist, warum sind denn diese Dinge, vielleicht Liebe, ein Produkt, das die Welt erhält, warum sind das denn Dinge, die wichtig sein können in diesem Prozess, wenn ich etwas Ökonomisches versuche? Wie ist da deine Erfahrung? Ja, meine Erfahrung ist diese, dass wenn ich auf das zurückkomme, mit dem du begonnen hast, Thomas, das hat mich auch überrascht, dass wir sagen, die Evolution geht einen bestimmten Weg. Dann können wir sehen, aha, die Evolution geht den Weg letztlich, dass jeder Mensch ganz er selbst wird. Und hier öffnet sich uns ein Paradox, nämlich in dem Augenblick, wo jeder von uns ganz er selbst ist, ganz tief bei sich selbst angekommen ist, öffnet sich ein Paradox. In dem Augenblick werden wir fähig, gemeinschaftlich zu handeln. Das ist kein neuer Gedanke. Die Chinesen nannten diesen Gedanken Li und sagten, Li ist das Vernunftprinzip dieser Welt. Wenn jeder Mensch seinem Li folgt, so herrscht Friede. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken ein bisschen übersetzen in Entrepreneurship, dann bedeutet es doch Entrepreneurship, Sie nehmen etwas, was Ihnen tiefe Freude bereitet, etwas, was unmittelbar Ausdruck von Ihnen ist und machen daraus ein Geschäftskonzept. Und es war für mich erstaunlich, dass heute das Wort Herz oder das Wort Liebe kein einziges Mal gefallen ist. Und Liebe

in einem Ort bei uns, der wirklich stark an Reinhold Grewe erinnert. Da ist gar nichts los. Der Ortskern stirbt aus, aber sie hat jetzt die dritte Filiale eröffnet. Bei der Eröffnung standen da ein paar junge Leute rum und haben die Zigarettenkippen am Boden verloren. Und dann sagt sie, was seid ihr überhaupt für welche? Ja, wir sind von diesem Berufsförderzentrum. Was ist denn das überhaupt? Ja, uns wird geholfen, dass wir da in den Arbeitsmarkt finden. Dann kommt es am Freitagnachmittag, meine Leute, die unterstützen euch, dass ihr mal seht, wie überhaupt das Friseurhandwerk läuft. Sind zwei aus Kasachstan dann bei ihr geblieben. Der eine hat an den Friseurladen eine Bar mit Kino angegliedert und der andere hat dann einen zweiten Laden eröffnet, der mit ihrer Betreuung gut zu laufen beginnt. Mir ist es einfach ein Anliegen, dass auch andere aus ihrem Leben was machen, so wie es bei mir bisher ganz gut gelaufen ist. Und da schließt jetzt ein bisschen der Kreis, damit ich nicht zu lang wäre. Das sind Menschen, die wissen, warum sie morgens aufstehen. Und wenn eine kritische Masse von solchen in so einer Region wie der unseren zusammenkommt, dann kultiviert das eine ganz eigene Stimmung. Das wird ein Feld, das anziehend wirkt. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit. Das Aufreibende ist, dass wir einen Weg gesucht haben, die Förderbürokratie für diese Menschen auszurichten und nicht an den verselbstständigen Kaskaden, die jeder von uns kennt. Wir haben also diesen Weg gewählt und können somit in der Region auf die Friseurin, auf den Schreiner, auf den Software-Designer und auf die Kindergärten, die Neues anpacken, eingehen. Und ich fand es vorhin sehr spannend, als das neue Schule-Projekt in Hamburg dargestellt wurde, wie die Augen glänzt haben, wie es um die Kinder geht, wie die glücklich sind und wie es gleich um den Kampf ging, wie es um die Behördenstrukturen ging. Solchen Projekten, die in dieser Spalte Social Entrepreneurship dargestellt wurden, da glaube ich, hat man immer beides. Und ja, einer wie ich muss aufpassen, wo investiert er seine Energie. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war sehr spannend. Und du hast etwas ganz Wichtiges, wie ich finde, angesprochen. Und zwar, du sagtest, es entstehen dann Netzwerke und man tut was miteinander. Und wir hatten das Wort Liebe. Und ich sag mal, Netzwerke entstehen ja auch, weil man sie pflegt, weil man dort Zeit investiert, weil man Freundschaften pflegt. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, diese als Gründer, als Entrepreneur, über solche Netzwerke, die aus einem Freundeskreis, einem erweiterten Freundeskreis bestehen, auch einfach zu haben und mit sehr offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und wie jetzt Dinge zu einem kommen, ich mache jetzt einen kleinen Bogen, Netzwerke, aber auch anders, zu dir, Karl, und was in deinem Buch stand. Er schreibt in seinem Buch, also Geld kann man nicht generieren. Also Sie können sich zu Hause hinsetzen und sagen, ich will jetzt Geld haben, wird keins kommen. Aber er schreibt wunderschön, Sie können aber Situationen schaffen, sozusagen, die es möglich machen, dass auch das Geld den Weg zu Ihnen findet. Und vielleicht sagst du in diesem Kontext mal was dazu. Ja, das tue ich gerne. Und ich habe da so einen provokativen Satz geprägt, der lautet, Geld gibt es nicht. Und das bedeutet natürlich im ersten Moment, ja, was soll denn das? Geld gibt es klarerweise. Doch wenn wir tiefer schauen, dann können wir erkennen, Geld gibt es nicht im Sinne von existenziell. Ich meine, damit meine ich, Geld gibt es nicht in der Natur, sondern Geld ist etwas von uns Menschen Geschaffenes. Und gerade bei Gründern oder wenn ich da mit euch so sprechen darf, da wird oft und oft etwas getan um des Geldes willen. Und das möchte ich nicht verteufeln, keineswegs. Das ist total in Ordnung, etwas um des Geldes willen zu tun. Allerdings sind wir sehr, sehr gut beraten, wenn wir verstehen, dass wir Geld nie und nimmer direkt bekommen können. Wenn ich zu dir, weil ich dich so vor mir sehe, sage, gib mir 1.000 Euro oder 10.000 Euro, ist egal. Es wird einen Punkt geben, wo du Nein sagst. Das heißt, wir kriegen Geld niemals direkt. Und wenn wir uns das bei einer Gründung überlegen, dann führt das, könnt ihr das verstehen, könnt ihr das sehen, dann führt das unweigerlich unsere Aufmerksamkeit dorthin, wo wir tatsächlich auch am Markt Geld verdienen. Und es sind nur vier Felder, mit denen wir Geld verdienen. Wir verdienen Geld mit unseren Produkten, wir verdienen Geld mit unseren Dienstleistungen, wir verdienen Geld über Kreativität, Werbegrafik zum Beispiel, oder wir verdienen Geld über unser Wissen. Und wir können natürlich auch einen Misch machen aus diesen vier Geldfenstern. Das heißt, wenn deine Frage lautet, wie kommen wir zu Geld, dann sind wir sehr gut beraten, wenn wir schauen, wie kann ich diese Idee aufladen. Und wir können sie natürlich auch aufladen mit unserer Leidenschaft, wir können sie aufladen mit unseren Fähigkeiten, wir können sie aufladen mit unserem Können, wir können sie aufladen auch mit unserer Liebe. Und wenn eine Gründungsidee oder wenn euer ganzes Leben sich darauf ausrichtet, mehr an dem zu arbeiten, mehr die Attraktivität von dem hochzuheben, mit dem ihr am Markt realisieren wollt, mit dem ihr am Markt auftreten wollt, dann war diese Investition hierher zu kommen eine gute. Weil wir hören dann auf, permanent über Geld nachzudenken, sondern wir denken darüber nach, wie kann ich denn die einzelnen Geldfenster attraktiv gestalten? Und wie kann ich diese einzelnen Fenster aufladen? Und dann entsteht das, was ich vorhin genannt habe, die Schönheit der Wirtschaft und damit auch die Schönheit des eigenen Lebens. Was ich daran sehr spannend finde, ist in unserem Kontext, dass wir die Dinge auch nicht zwingen können. Also was ich auch sagen wollte mit den Netzwerken, mit dem, was du jetzt gesagt hast, wenn wir authentisch sind in dem, was wir tun, wenn wir also herausfinden, was wirklich in uns ist, was wir tun wollen und darauf sozusagen auch unsere Idee gründen und dann mit diesen Netzwerken, auch mit der Liebe vielleicht arbeiten, dann kommen Dinge auf uns zu, die, wenn wir sie suchen, wir entweder sehr viel Energie aufbringen müssen, wir sie nicht so finden, wie wir sie wollen, und wo es dann nicht funktioniert. Und meine Frage in diesem Zusammenhang ist an dich, Franz. Du hast das ja mit der Regionalentwicklung in Niederbayern gestartet, bist dann, sag ich mal, aus dem operativen Teil da wieder rausgegangen und bist jetzt startest jetzt neue Initiativen, berätst auch. Wie akquirierst du eigentlich deine Aufträge? Ich meine, wir haben ja drüber geredet. Ich frage jetzt mal ganz provokant, fährst du rum, machst du Werbung, wie entsteht das? Ich mache Dinge, die entwickeln sich, und so wie die Geschichte hat aufgezeigt, wenn ich regionale Entwicklung mal anders anpacke, wirklich unternehmerzentriert, dann wird sie auf einmal sehr effektiv. Um nur ein kleines Zahl zu geben, Europa investiert ja in 7 Jahren 400 Milliarden Euro in dieses Thema und sie merken immer mehr, dass nichts rauskommt oder zu wenig. Und wenn dann solche kleinen leuchtenden Beispiele entstehen, dann zieht es immer weitere an, ob das die Azoren sind oder das Erzgebirge, die kommen dann und fragen um Rat, dann entstehen kleinere Projekte und in manchen Fällen auch größere, wenn wir zusammenpassen, das einfach gut funktioniert. Und so läuft mein Geschäftsleben. Es ist ja ganz spannend, weil es bei uns jetzt um das Thema geht. Ich habe jetzt auch andere Veranstaltungen hier besucht, eine auch moderiert. Da geht es immer so um dieses aktive Gestalten. Also Sie suchen sich Sie haben die Idee, Sie suchen sich die Komponenten. Und wir haben hier über etwas gesprochen, dass ein Mittel zum Erfolg durchaus das Loslassen sein kann, weil dann die Dinge Sie finden und Sie nicht mühselig mit viel Arbeit nach den Dingen suchen müssen. Und das klingt ja zu einfach, aber oder unwahrscheinlich, aber meine Frage an dich, Karl, irre ich mich da oder gibt es sowas? Ja, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ich sage, mein ganzes Leben ist so. Und wenn ich da so vor euch stehe und vor euch sitze und sage, alle meine Projekte und ich leite zwei Firmen und ich mache nicht nur diese Bücher, die ich da mache, aber gleichzeitig, wir können von diesen Büchern uns auch finanzieren. Warum ist das so? Ja, weil

und internationale Spieler auf ihre Art und Weise sind, über die BMW sich sehr freut, dass es sie gibt. Esther, ich bleibe mal die Frage noch an dich weiter. Wir sprachen gestern darüber in der Vorbereitung, gestern Abend, da sagte der Herr Faltin, nicht in dieser harten Form, aber er sagte ein bisschen, naja, wir reden heute Abend mal nicht über die Malerbetriebe und die Handwerksbetriebe, so, die man so landläufig kennt, weil das ist heute nicht unser Thema, das ist auch Gründung, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden eher über Entrepreneurship und da sind wir heute so drauf gekommen, wenn wir nicht diese ganzen Handwerkszunftgesetze hätten, ja, also wenn die praktisch den Markt ja auch regeln. Also wenn ich meine Wand weiß gestrichen haben will, dann brauche ich einen Malermeisterbetrieb, der mir für ganz teuer Geld meine Wand weiß streicht. Und da habe ich heute so die Idee gehabt, wenn das aufgehoben würde, wenn also jemand, der dazu befähigt ist, der dann Gewerbe hat, einfach ohne Meister mir meine Wand streichen dürfte, und in anderen Bereichen ist das ja auch so, was macht dann der Malermeister? Der ist dann ja in dem Fall da, in dem Bereich, bei der Wand seinen Job los. Dann haben wir festgestellt, der müsste auch mehr Entrepreneur werden. Der muss sich ja dann was einfallen lassen. Ja? Und das ist meine Frage an dich. Denkst du das auch aus der Erfahrung mit den ganzen Leuten in der Region, die ja letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, aus einer, ja, ich sag mal, fast Notsituation heraus auch aktiv werden mussten, weil es war nichts. Man konnte nicht woanders einfach hingehen. Man musste auch was tun, damit überhaupt was passiert. Weil sonst hatte man keinen Job oder die Firma hat sich nicht entwickelt. Ist das so? Zum Teil. Also ich will nicht jammern über die sogenannten strukturschwachen Regionen, aber es ist auf jeden Fall immer Handlungsdruck da. Und wir mussten auch Erfahrungen machen. Der Spruch, was wäre denn dort, hat uns natürlich in einen unglaublichen Druck versetzt. Wir müssen jetzt schnell gute Projekte finden. Und was ist denn ein gutes Projekt? Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass man die Allerbesten nicht kennt. Und dann haben wir am Anfang schon einige unterstützt mit Rat und Tat und auch Geld, wo wir im Nachhinein jetzt nicht mehr unterstützen würden, weil wir wissen, wir können die Latte höher legen. Dieser Anspruch, dass da wirklich Neues entsteht, dass er nicht ein Schreiner ist, der irgendwas rationalisiert, sondern einer, der einen Unterschied macht. Diesen Unterschied herausarbeiten und das auch in der Öffentlichkeit über die bestehenden Medien und so weiter zu kultivieren, was ist denn der Unterschied und was wird denn da erwartet, das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Und das war vorhin bei der neuen Schule auch so interessant, man ist permanent in der Situation, dass man eigentlich unterschätzt, wie viele Menschen da sind, die wirklich was vorhaben. Und selbst wenn er Schreiner ist, großartige Ideen oft dahinter stecken, die man ein bisschen abstauben muss und schon geht's los. Was ich hier ganz spannend finde an unserer Runde, Sie können jetzt ja denken, naja, da haben wir mal eine kleine Nische besetzt mit den Kollegen hier. Sonst haben wir hier über richtiges Unternehmertum gesprochen und jetzt reden die hier über Liebe und ich weiß nicht was. Ja? Muss eben halt auch mal sein. Ich meine, und das ist dann meine Frage auch an dich oder wie du dazu stehst, Karl, wir haben Bewusstseinsentwicklung. Ich meine, wer das leugnet, das habe ich jetzt nicht mehr ausgedacht, ich meine, das ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen, und wer das leugnet, würde sagen, wir haben immer noch das Bewusstsein der Neandertaler. Das ist einmal nicht wahr. Und wenn man zum Beispiel an das erste Auftauchen der Grünen damals dachte, als Joschka Fischer dann das erste Mal Minister geworden ist, und wenn wir das vergleichen mit der relativ kurzen historischen Zeit, die wir dann heute haben, sozusagen sind ja Inhalte heute Mainstream, die damals fast revolutionär waren. Also wir haben Bewusstseinsentwicklung. Warum sitzen wir hier? Wenn das so ist, dann entwickelt es sich ja auch weiter. Es bleibt ja nicht stehen. Das heißt, wenn Sie daran teilhaben, wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie die Dinge, die wir hier unter ansprechen, auch nutzen, dann werden Sie sozusagen in einer Bewegung auch vorne mitwirken und dann werden Sie auch eine Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Sie natürlich Ihrer Zeit zu weit voraus sind, haben Sie ein bisschen Pech, dann dauert es noch, aber wenn Sie diesen Zeitpunkt erfassen, dann kann das sein, dass das eine doch deutliche Komponente ist, die Sie auch

Und wir haben das bei unseren allen 23 gemacht. Es sind unglaubliche Mengen. Und es löst schon wieder viele Neuerungen aus an den ganzen technischen Gegenständen, die zum Betrieb dieser Anlagen notwendig sind und bei den Organisationsmodellen. Ob ich auf 15% hinkommen, kann ich nicht sagen, aber es ist mit einem überschaubaren Aufwand möglich, vieles in die Richtung zu tun. Und in so einer Region wird es auch gleich immer sichtbar und greifbar, wo das eigene Handeln sofort gespiegelt wird und eine Konsequenz hat. Da ist es schön nachzuverfolgen. Aber denkst du denn zum Beispiel, dass der Wunsch, es auch zu tun, also der Nachahmeffekt, sage ich mal, dass der eben, wenn Projekte sich in diese Richtung entwickeln, eben nicht nur, dass sie einen Nukleus schaffen, dass da Beschäftigung entsteht, sondern dass da auch etwas in diese Richtung geht, halt Richtung Zukunftsgestaltung, Entwicklung, dass der Nachahmeffekt dann auch größer ist, wenn das dann nicht mit Hand in Hand geht? Natürlich, die Menschen orientieren sich immer am Pfiffigen und am Neuen, am Innovativeren. Kein Bürgermeister will dort stehen und sagen, ich brauche weiterhin mehr Strom als die anderen. Wesentlich wichtiger war noch, weil wir das Wort Bewusstsein hatten. Ich war neulich in der Kneipe, da waren drei Gymnasiastinnen. Ja, nächstes Jahr geht's los, brauche ich einen Job. Na, was mache ich denn? Na, ich weiß es noch gar nicht. Die andere sagt, ich wäre Lehrerin, da gibt es viel Urlaub und es ist sicher. Und die dritte sagt, also ich will schon was machen aus meinem Leben. Wenn ich mir dem Hartl Christian sein Kaffeeprojekt anschaue, also eigenaktiv zu werden, es selber machen, also das ist schon eine Perspektive. Und dazu braucht es aber eine gewisse Stimmung und ich mag das Wort Vorbilder nicht, aber man muss das auch sehen. Es war ja neulich wieder das schöne Beispiel, dass die Indianer den Kolumbus nicht kommen sahen, weil sie Schiffe nicht gesehen haben, weil es die in ihrer Welt nicht gibt. Und wenn ich mir unsere öffentliche Landschaft anschaue, wie zäh immer alles ist und die Kaskade, die bestimmt, was machbar ist und nicht. Und wenn ich da daneben ein anderes Modell stehe, ganz unverkrampft und über das rede, zum Thema mache, dann kommt auf einmal das Schöne hervor. Und alter Regionalentwickler, der letztes Jahr gestorben ist, ein Landsmann von dir, der sagt, je älter ich geworden bin, desto mehr kann ich sagen, auf die Herzensbildung kommt es an. Und wenn ich mit diesen Leuten, wo man drei Fotos gesehen hat, zu tun habe, dann kommt es immer ganz stark durch. Das sind das Gegenteil von den Geldeinsammlern und so weiter, die haben ja was vor. Die in den Kaskaden sitzen, die vermuten es bei denen. Und da kommt sehr häufig gleich wieder andere Stimmung herein. Und darum ist uns wichtig, immer weiter unabhängig immer mehr unabhängig von den Kaskaden zu werden und dass die Menschen, die hier an der Wand waren, mit und für sich eine Plattform gestalten, die immer weitere Kreise zieht. Da kann der Ressourcenverbrauch ein Thema sein, aber wie richte ich mein Leben aus und wie gestalte ich mit? Völlig neue Formen der Mitgestaltung. Allein durch das, dass jeder von denen sein Ding macht, sind so viele gemeinsame Sachen entstanden, die völlig jenseits von irgendwelchen Vereinsaktivitäten sind. Eine ganz neue Form der, wie gestalte ich mit, wie klinke ich mich ein, wie gestalten wir denn unser Miteinander. Und dann entstehen auch viele neue Fragen, die diese Langeweile eher vertreiben. Wenn auf einmal Thema ist, ja, warum stehst denn du eigentlich morgens auf, dann brauche ich nicht da und im Wirtshaus Bier trinken, weil dann kann ich ja was anderes machen. Ne? Aber das muss es eben gehen. Ne? Für dich, aber es ist auch so, wenn wir über diese Formen des Umgangs des anderen vielleicht auch reden, nochmal was Praktisches. Ich sage jetzt mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung und du könntest das dann auch kommentieren oder beziehungsweise in deinem Kontext sehen. Ich habe auch ein Unternehmen seit 10 Jahren und ich habe mir etwas angewöhnt nach anfänglichen Rückschlägen. Ich arbeite nur mit Leuten, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Jetzt kann man natürlich nicht alle kennen. Man sucht sich im Internet eine Firma und ruft die an, weil man von denen was will. Und dann holpert das schon und funktioniert nicht richtig im ersten Gespräch. Dann suche ich mir eine andere. Ja? Ich mache sehr viel auf Vertrauen. Ich investiere, ich stelle nicht meine gesamte Existenz dabei aufs Spiel, aber ich mache was auf Vertrauen und ich arbeite nicht mit Leuten, die mir Verträge machen, wo ich 5 Seiten Kleingedrucktes habe. Ja? Weil diese 5 Seiten Kleingedrucktes sind nur dazu da, dass irgendwann der Anwalt der Gegenseite, wenn was schiefgegangen ist, sozusagen die Lücke entdeckt, wo ich dann über den Tisch gezogen werde. Und deswegen seien Sie immer vorsichtig, wenn die Verträge hinten zu viel Kleingedrucktes haben. Und ja, mit dieser Herangehensweise bin ich jetzt seit fast 10 Jahren sehr gut gefahren, muss ich sagen. Und ja, ich gebe jetzt an dich weiter. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Wenn ich euch noch einmal mitnehmen darf. Wir sind Zeitzeugen, wir sind Gefährten, wir sind Brüder und Schwestern in der Familie der Menschen, die in einer historisch überaus interessanten Zeitepoche sind, weil wir diesen Bewusstseinssprung mitmachen, weil wir miterleben und ihn mittragen. Er geschieht ja durch uns, wo wir mehr und mehr aus diesem rationalen, mentalen Gefängnis herauskommen und wo dann Menschen wie der Thomas solche Sachen erzählt, aha, ich führe mein Unternehmen auch nach Stimmigkeiten. Und diese Stimmigkeiten sind nicht mental rational, sondern diese Stimmigkeiten werden gefühlt und werden von einer anderen Ebene unseres Seins reflektiert und treiben unser Handeln. Das heißt, wenn wir verstehen, dass wir weltweit uns anschicken, einen Bewusstseinssprung zu machen, dann ist es etwas, wohin die Evolution offensichtlich geht. Und die Frage, die bei der Gelegenheit auftaucht, ist eine höchst interessante. Werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen? Wir haben heute so viel davon gehört, wenn wir mit den Ressourcen so weitergehen, das brauchen wir nicht hier hören, das ist einfach ein allgemein gegenwärtiges Wissen. Wenn wir weiterhin so wirtschaften und weiterhin so handeln und weiterhin uns so von einer mental kodierten Bürokratie das Leben versauern lassen, dann werden wir diesen Sprung wahrscheinlich nicht machen. Doch wenn genau das geschieht, mit dem wir anfangs begonnen haben, wenn wir nämlich verstehen, dass Evolution dorthin geht, wo Einzigartigkeit, Individualität kristallisiert, das ist so wahnsinnig spannend, dass uns das Leben sozusagen den Franz Dullinger an diesen Tisch gegeben hat. Denn der macht ja nichts anderes, als mitzuhelfen in seiner Region, damit der Einzelne das, was in seinem Herzen ihn ruft, was seine individuelle Profession ist, dass er diese ausdrückt. Und wie du richtig gesagt hast, je mehr der Einzelne er selber wird, desto mehr entsteht ein größeres Wir. Und das ist wie eine Formel der Existenz. Und zum Schluss, wenn wir aus diesem mental-rationalen Bewusstsein herauskommen, öffnet sich eine größere Perspektive. Wir werden aperspektivisch und können die Dinge aus einem anderen Licht sehen. War das eine Antwort? Das war schon gut. Jetzt geht's. Und damit nehmen wir natürlich Liebe mit, Sympathie mit. Behalten wir das Mikrofon. Gleich noch eine Frage an dich. Wir hatten es ja vorher angesprochen. Ich denke auch, dass wir jetzt mal jenseits von dem, was wir zum Leben brauchen, ist es ja eine Frage, wie definieren wir Erfolg oder wie empfinden wir Erfolg? Und das war so ein Stichwort und die Frage wollte ich dir nochmal stellen. Was ist denn eigentlich Erfolg in deinem Verständnis oder in dem, wie es sich entwickelt? Ja, wenn ich Erfolg sehe und euch anschaue und die Menschen anschaue, euch in eure Augen schaue, dann sage ich, Erfolg könnte doch so für euch verstanden werden, so wie ich es auch für mich verstehe, dass ich sage, Erfolg ist doch da, im Beruflichen ist doch nichts anderes, als wenn ich mit dem, was ich total gerne tue, ich kann euch sagen, ich bin in der Sekunde im Flow, wenn ich schreibe. Ich habe dauernd Urlaub, weil ich einfach so enorm gerne das tue, was ich tue und gleichzeitig arbeite ich viel. Das heißt, Erfolg könnten wir doch so verstehen, dass jeder für sich sagt, wenn ich das tue, was ich tue und damit mir jenes Leben auch finanzieren kann, das ich möchte, ja, dann haben wir Erfolg. Und dann hören wir auf, irgendwelchen Gespenstern nachzurennen, was denn Erfolg sein sollte, sondern da wird Erfolg etwas zutiefst Individuelles. Es wird zutiefst das Deine. Und niemand auf der ganzen Welt kann sagen, du bist erfolgreich oder du bist nicht erfolgreich, außer du selber. Außer du selber. Du selber kannst für dich sagen, ich mache das, was ich mache. Ich mache meine Newslichter, weil ich euch da hinten sehe. Und diese Newslichter, die tue ich so gerne, das mache ich so gerne. Und damit kann ich auch mir jenes Leben finanzieren, das ich gerne finanzieren möchte. Dann ist das ein erfolgreiches Leben. Und es entsteht eine ganz andere Energie, wenn ich mit der Energie des Erfolges starte. Versteht ihr? Dann wird nicht Erfolg etwas, was nachher erfolgt, sondern so ist Erfolg eine Vorherenergie, die bereits da ist und mit der wir unseren Alltag leben und zelebrieren können. Und so soll es doch sein, oder? Wir sind erfolgreich. Das kannst du jetzt natürlich schlecht toppen, Franz, aber die... ja? Aber du kannst es natürlich anders machen. Was ist das denn für dich? Was ist denn der Erfolg, sage ich jetzt mal, deiner Arbeit? Wenn ihn von außen einer beurteilt, dann ist es, dass wir um 10.000 Euro einen neuen Arbeitsplatz schaffen konnten an öffentlichen Mitteln, wohingegen gewöhnliche Programme wie Kapital für Arbeit 100.000 Euro einsetzen, also nicht mal ein Zehntel. Und deswegen hole mich alle möglichen staatlichen Institutionen ran. Was können wir denn machen? Ja, was können wir machen? Wir müssen individuell dort ansetzen, wo die Menschen was vorhaben. Und wenn die das, was sie vorhaben, umsetzen und die Augen glänzen, dann ist das der Erfolg für mich, weil es einfach eine unglaublich schöne Sache ist, mitzuhelfen, dass was wird draus. Dass die Sache weitergeht, dass die Leute weitergehen und damit auch eine Gemeinschaft in der Region. Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende und ich denke, wir haben etwas Spannendes einfach live erlebt, weil der Karl sprach von Synchronizitäten und diese, also es ist ja das Gegenteil von Zufall, sage ich mal, was man immer so denkt. Und das hat uns drei ja hier zusammengeführt. Und ich muss sagen, mir hat es selber sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, dass wir lange in Kontakt bleiben und noch vielleicht einige andere Dinge tun können zusammen. Und was ich jetzt auch mitnehme, auch aus den anderen Veranstaltungen, ich denke, wir haben dieser Gedanke Entrepreneurship und ich sage auch diese Kräfte der Zivilgesellschaft, die wirken, die eigenen. Wir müssen nicht warten, dass unsere Politik entscheidet. Da können wir lange warten und wir müssen uns auch nicht ärgern über das, was wir in der Zeitung lesen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, sich jeden Tag zu ärgern, sondern das, was wir hier tun können, ist einfach selber Hand anlegen. Wir können das herausfinden, was uns umtreibt, was uns wichtig ist und das können wir versuchen, praktisch umzusetzen. Das können wir in einen, ich sag mal, nicht nur in einen ökonomischen Prozess, das wäre ja zu kurz gefasst, also wir können ihn in einen Lebensprozess münden lassen und wenn uns das gelingt und wenn Ihnen und euch das gelingt, dann ist der Erfolg einfach auch vorprogrammiert. Und da kann man Vertrauen reinhaben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Kommen. Und schönen Abend. Danke auch sehr. Es war jetzt doch ganz schön. Das war so ein bisschen noch die Praxis.